1968 war ich praktisch im Übergang von der 10-klassigen Polytechnischen Oberschule, so wie es bei uns hieß. Ich hatte damals eine Lehre bekommen bei VEB Schiffswerft Neptunwerft, als Schiffselektriker mit Abitur. Und habe mich also da beworben. Und das war genau dieser Sommer, in dem ich aus der Schule war und dann mit der Lehre begonnen habe. Also im August, glaube ich, war das. Und das waren genau die Ereignisse, wie es 68 mit dem Prager Frühling losging. Und man hat im Sommer schon ein bisschen was mitbekommen. Ich habe immer sehr gerne Rundfunk gehört. Man muss wissen, wir haben in Bad Doberan, das ist mein Heimatort, so an der Grenze der UKW-Reichweite vom NDR 2 gesehen und haben dann sehr viel Deutschlandfunk gehört. Wir haben auch sehr viel Radio Luxemburg gehört. Eben auch Kurzwelle, also 49 Meter Band, und dann merkte man plötzlich im Sommer, es waren immer irgendwie andere Sender drauf und vor allen Dingen aus Tschechien oder damals in Tschechoslowakei, dass da auf einmal Sender waren, die von irgendwelchen Freiheitsbewegungen sprachen, und dann waren sie wieder gestört. Die waren sogar so stark gestört, dass teilweise Nachbarsender beeinträchtigt wurden. Deswegen ist man aufmerksam geworden, was ist da überhaupt los, ne? Ich habe damals ja auch nicht nur Westsender gehört, sondern habe auch zum Beispiel Radio Warschau gehört und auch Radio Prag. Die haben damals sehr früh auch Westmusik gesendet, also auch Beatles, Stones und sowas, alles, was man sonst nur von Westsendern hörte, hat man dann oft da gehört. Und insofern war schon immer ganz interessant, was so die polnische und die Prager Seite dann auch bringt. Die waren in Sachen Medien und Senden von Westmusik, ich will es mal wirklich so einfach benennen, damit man es auseinanderhalten kann, sehr wesentlich liberaler als in der DDR, obwohl es da auch eine Öffnung gab. Aber noch nicht 68, das war dann erst eine Folge nachher, glaube ich. Eigentlich hat man von dem Prager Frühling nur noch über die Westseite was gehört, also was im Westradio berichtet wurde. Mit Westfernsehen war es sehr schlecht bei uns zu Hause, kriegte ich also damals nicht. Und ich habe mich dann mehr über Rundfunk informiert, und dann hörte man was von Dubček und vom Prager Frühling und Reformbestrebung und einem besseren Sozialismus. Naja, und da man ja auch als Jugendlicher durchaus schon einige Macken des Systems kennengelernt hatte, wie zum Beispiel, dass man dieses Gammlerwesen, ist ja bei uns so bezeichnet worden, mit den Langhaarigen, das war ja die Zeit, und das ist vielleicht dann auch die Parallele zum Westen. Da ähnelten sich, sag ich mal, die Auffassungen in der Gesellschaft sehr stark, und ist man automatisch auch ein bisschen oppositionell geworden. Fast ähnlich auch wie sozusagen die Gleichaltrigen im Westen. Man musste nicht gleich zum Widerstandskämpfer werden oder zum Verfolgten, sondern man kriegte richtig Ärger. Und das ist dann auch eine Folge dieser 68er-Ereignisse. Das war dann so, ich kam dann in die Berufsschule, und in Prag war gerade im August einmarschiert worden, und dann habe ich gefragt, was der Einmarsch der sozialistischen Bruderstaaten mit dem Spruch von Walter Ulbricht, überholen oder einzuholen, zu tun hätte, wie man doch als Brudervolk über einen befreundeten Staat nicht herfallen darf, schon gar nicht militärisch. Und da hatte ich natürlich, dann ging es los, nicht? Es war ja immer gelehrt worden, auch in der Schule, wir sind eine sozialistische Staatengemeinschaft, wir sind Brudervölker. Und die Sowjetunion ist unser großer Freund, und jetzt fallen die über ein Brudervolk, was sie befreit haben vom Faschismus, mit den gleichen Waffen her, wie sie vom Faschismus befreit haben. Das habe ich nicht eingesehen, warum es da nicht andere Möglichkeiten gab. In der offiziellen Politik der DDR ist dann sehr viel, sag ich mal, diesen Studentenbewegungen beigemessen worden, so nach dem Motto, guck mal, jetzt rührt sich was gegen das kapitalistische System. Das wurde also immer so berichtet. Deswegen war das für uns gar nicht so interessant, weil das also so dann vom Staat gelobt wurde. Andererseits wusste man genau, die Lügen auch, dass sich die Balken biegen, und demzufolge hat man das nicht so für ernst genommen, was über Rudi Dutschke und diese ganzen Sachen berichtet wurde. Also das spielte, glaube ich, zumindest in meinem Leben nicht so eine große Rolle.